Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochentisch, diesmal die Woche 32, 2013. Das wird vermutlich die kürzeste Wochentisch, die es jemals gab. Und das hat zwei Gründe. Zum einen, mich hat es ziemlich erwischt, grippemäßig. Ja, aber vielleicht hört man es, vielleicht nicht. Aber auf jeden Fall, ja, Fieber war schon ein treuer Begleiter. Ja. Und entsprechend wenig konnte ich dann gegen Ende der Woche recherchieren, ausgerechnet dann an meinen Tagen, den ich dann natürlich hier hauptsächlich recherchiere, ging das los. Auf der anderen Seite, deswegen, weil es gar nicht so viel zu recherchieren gab, denn die ganze Woche dreht sich um die NSA-Geschichte, um die NSA-Abhöraffäre, um den feindlichen Abhörangriff. Ja, sagen wir mal so. und da, das ist halt das, was die Medien halt hauptsächlich aufgefasst haben. Zu Recht. Allerdings habe ich ja da schon deutliche Sachen, Worte gefunden dafür. Aber dennoch zwei Sachen haben wieder mal eine neue Qualität im Ganzen verabreicht. Ich sag immer, die Aktion, eine Aktion an sich wird erst schlimm durch eine falsche Reaktion, ja. Und hier war das mal wieder ein Paradebeispiel dafür. Der Mailbetreiber LavaBit, ja, bei dem angeblich auch Edward Snowden seine Mails verschickt haben soll, der wurde von der US-Regierung offenbar unter Druck gesetzt und deswegen ging er vom Netz, und das hat er auch ausgedrückt, wie er es darf. Ja, hat auch durchblicken lassen, dass er es nicht so sagen kann, wie er gerne würde, weil er es verboten bekommen hat. Der Dienst wurde also von heute auf morgen abgeschaltet, weil er Angst hatte, sonst zum Feind der Amerikaner erklärt zu werden. Ja, und kurz danach, einige Stunden danach, hat dann der nächste Maildienst, der eben anonyme Mails ermöglicht, dicht gemacht. Ja, das sind also Mailanbieter, die zum Beispiel durch eine durch verschiedene Herangehensweisen eben es nicht möglich machen, so eine Mail auszuspionieren. Und diese Anbieter sind jetzt unter Druck gesetzt worden. Das ist natürlich äußerst bedenklich, und man muss da schon fragen, wie weit man überhaupt die USA jetzt noch als freiheitlicher Staat bezeichnen kann, weil da haben die komplett jeglicher Bezug zur Realität mehr verloren, wenn man für die Freiheit zu schützen angeblich die Freiheit eingrenzt. Dann hat man keine Freiheit mehr, die man schützen muss. Also screw you, ja, ganz einfach. Das sagen sich dann auch immer mehr Europäer wohl. Die haben nämlich hier das Ganze gar nicht so lachhaft hier gesehen. Denn während in den USA noch diskutiert wird, ob den US-Amerikaner abgehört werden, offenbar ist es für die Amerikaner ganz okay, wenn man andere abhört. Ja, kein Problem. In Europa macht man sich eher Gedanken, warum man denn hier auf der Abhörliste der USA ganz weit oben steht. Deutschland als einer der beliebtesten Abhörziele. Also da muss ich schon sagen, da frage ich mich, ob diese Freundschaft da doch nur geheuchelt war, die sich hier in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg scheinbar etabliert hat, ob das nur geheuchelt war, um hier einen Fuß irgendwo ländlich zu bekommen, ja, damals eben gegen die Bedrohung der Sowjetunion, jetzt was weiß ich wohin, ja. Also, es ist schon ein großes Misstrauen, und Europa sieht jetzt eine Möglichkeit, europäische Wissenschaftler und auch die IT-Industrie, möglicherweise hier jetzt die eigene Industrie ein bisschen vorzubringen, wird auch langsam Zeit, dass nämlich zum Beispiel europäische Cloud-Dienste hier jetzt weiter aufgebaut werden, genutzt werden sollen. Und das finde ich eigentlich, wie gesagt, eine ganz gute Idee. Warum das nicht schon früher gemacht wurde, ist die Frage. Aber bietet dann auch mit einer starken Verschlüsselung, so dass eben auch die US-Amerikaner dies nicht abhören können. Ja, weil es wird ja abgehört werden. Das ist ja das Problem. Wir geben ja offen zu, dass in Europa abgehört wird, dass wir abgehört werden. Das ist Fakt. Nur dann muss es auch möglich sein, eben bei uns Dienste zu machen, die eben es unmöglich macht, für die USA das abzuhören. Ja, und da sollen eben sich jetzt die europäischen Firmen sich da mal zusammensetzen und eben da was auf die Beine stellen. Ob das dann so einfach funktioniert, das kann man natürlich absolut in Frage stellen. Ja, die alle Versuche, eine europäische Suchmaschine beispielsweise auf die Beine zu stellen. Oder auch, hier NTV schreibt, hier beispielsweise die, ihr merkt heute, ich bin etwas langsam. Naja, ist ja jetzt nicht ganz so wild. Ich find's leider nicht mehr. Tut mir leid. Der Artikel ist auf jeden Fall verlinkt, könnt ihr mal reingucken. Ja, also das ist etwas, was vorgeschlagen wurde. Ich finde es, wie gesagt, ganz gut. Warum auch nicht? Das garantiert US-frei soll dann quasi als Prädikat dienen. Ja. Der Rest ist das, was ich eigentlich auch schon letzte Woche gesagt habe. Man braucht einen Server, die sicherstellen, dass der Traffic nicht über die USA geleitet wird, dass zum Beispiel innereuropäische Kommunikation über rein europäische Server gemacht wird. Und dazu brauchen wir auch die Open Root Server. Ja, das muss also angegangen werden. Das geht nicht von heute auf morgen. Aber das ist sicherlich machbar. Es kommt nur darauf an, ob es dann einen Willen gibt. Ja. Und die Kommunikation muss eben auch verschlüsselt werden insgesamt, weil sonst läuft alles eben, wenn es in Deutschland läuft, sowieso in die USA. Warum dann sowas wie in Ballaibing dann Wiesbaden das geplante NSA-Abhörcenter, warum das nicht gestoppt wird, warum das nicht verboten wird, bei uns auf unserem Grund zu bauen. Das sind noch Fragen, die offen bleiben, und ich hoffe, dass das irgendwann auch mal aufgeschnappt wird. Entweder duldet man das oder man muss das verbieten. Ja, wenn man das nicht verbietet, dann ist es wie eine Duldung, finde ich. Naja. Okay. Was die Briten ja wirklich interessiert, ist nicht das, was Tempora oder sowas an Daten sammelt. Ja, die sind sehr gestresst mit den vielen Kameras und so weiter. Ja, das stumpft ab mit der Zeit offenbar. Nein, das Wichtigste ist der 12. Doktor. Ist er der beste Doktor, den es jemals gab? Ich rede von Doctor Who natürlich. Ja, ich habe es ja schon erwähnt. Peter Capaldi macht den 12. Doktor. Eigentlich schade, dass der 11. jetzt nicht noch ein bisschen weitermacht. Da hat mir nämlich sehr, sehr gut gefallen, Matt Smith. Wird es jetzt eben weitergehen. Und schon gibt es natürlich eben die Gerüchte oder die Hoffnung, ja, und auch hier 12 Gründe, warum der 12. Doktor der beste seit jeher sein könnte. Ja. Und gut. Lest euch das mal durch. Und schauen wir mal. Ich finde es sehr interessant. Ich bin ja bei Doctor Who erst vor kurzem eingestiegen sozusagen. Hat mich sofort fasziniert, das Doctor Who-Universum. Möglicherweise hatte ich als Kind schon etliche Folgen von dem Ding gesehen, kann mich aber nicht mehr dran erinnern. So lange gibt es nämlich schon. Ja, wirklich. Und das ist auch Rekordhalter. Aber hier Matt Smith hat mich dann doch direkt in die Serie reingezogen, weil ich den Darsteller eben sehr, sehr cool fand, ja, mit seiner Mimik und alles, ja, und sehr cool. Also wir werden ihn sehen, aber uns dauert es ja ein bisschen länger, bis wir ihn sehen, ja, und ich weiß sogar gar nicht genau, wann das rauskommt. Soll erst noch in Torchwood sondern noch auftreten, im Spin-off Children of Earth, Torchwood. Und dann irgendwann, fängt dann eben Doctor Who mit der nächsten Staffel an. Lindsay Stirling imponiert den Geeks mit dem Star Wars Gefiedel. Ja, hört sich so böse an. Ist aber gar nicht so böse gemeint. Ist wirklich sehr, sehr schön sogar. Ja, Peter Hollins und Lindsay Stirling haben was zusammen gemacht, ein Video. Und wer Lindsay Stirling mal als Prinzessin Leia die Violine angehen sehen möchte, kann das tun. Ist wirklich toll gemacht, finde ich. Ein Medley von verschiedenen Star Wars Melodien. Und da ist es wirklich ganz, ganz schön gemacht. Ja, und ich habe mir das Video sogar bis zum Ende angeschaut. Und es ist sogar noch verfügbar auf YouTube. Ho! Nicht zu fassen. Also Empfehlung, guckt's euch an. Verlinkt ist alles. Das Star Wars Medley von Lindsay Stirling auf YouTube und Peter Hollins, der mit seinen A Cappella-Sounds da noch einiges beisteuert. Ja, Firefox 23 ist da. Ohne Blink-Funktion. Blink-Tech hat das noch jemand genutzt. Ich finde es eigentlich ganz okay. Aber Hass, ne? dafür gibt es eine Funktion für das Teilen, also das Sharing. Ja. Und die habe ich noch nicht gefunden. Aber das wundert mich nicht, ich finde hier noch nicht mal mehr hier den Record-Button heute richtig. ja, auf jeden Fall soll das dann so sein, dass man direkt aus dem Browser eben Sachen sharen kann auf beispielsweise Facebook und so weiter. Ne? Was da sonst dabei ist, wie gesagt, ich konnte es noch gar nicht ausprobieren richtig. Der Firefox 23 läuft schon, läuft auch gut. Angeblich soll es Probleme geben bei Google Plus in dem Firefox 23. Allerdings kann ich das bei mir hier nicht bestätigen. Unter Linux läuft alles wunderbar. Andere haben schon gesagt, dass es unter Firefox 23 bei Google Plus Probleme gibt und die gesagt bekommen, dass sie einen neueren Browser bräuchten. Möglicherweise wird da bei ein oder anderen Version die Versionsnummer falsch übertragen und das war's dann. Okay. Also, was weiter? Ja, die Frage, wo sich viele stellen, was macht der Amazon-Chef mit der Washington Post? Jeff Bezos hat ja die Washington Post gekauft. Der Inbegriff der digitalisierten Medien, Amazon mit seinen E-Books und alles, der Chef hat eben jetzt die Washington Post gekauft. Der Inbegriff der alten Medien sozusagen. Ja. Inbegriff der alten Medien deswegen, weil es der Washington Post eben auch gar nicht so gut ging. Ja. Jeff Bezos ist jetzt hier und hat die gekauft. Warum? Das fragen sich einige. Und Sunday Comics hat hier da schon mal ein bisschen orakelt. Tja, als Verpackungsmaterial beispielsweise für die Amazon Lieferung, da wäre doch zum Beispiel die Washington Post gut geeignet. Ne? Ja, der Fall der alten Medien ist kaum noch aufzuhalten. Springer verkauft, hat seine Uraltmedien abgestoßen. Hier Washington Post wird gekauft, Traditionszeitungen werden verschachert, ja, mit ungewissem Ausgang. Also da muss man schon sagen, das, was in den letzten Jahren, was ich auch immer wieder gesagt habe, tritt halt ein. Das war unvermeidlich. Wer daran geglaubt hat, dass es nicht passiert, der war eben zu naiv. Ja, das ist eben die normale Entwicklung. Es geht weiter. Ganz verschwinden werden diese Sachen aber nicht. Ja, definitiv nicht. Es werden aber weniger. Wenn eben eine gewisse Masse an Leuten digital lesen will, ja, dann gibt's eben mehr Digitalprodukte und weniger Analogprodukte. Aber die Analogprodukte wird sicherlich noch weiterhin geben. Ja. Ich meine, für irgendwas muss man ja dann sein Fisch einschlagen, ja, oder seine Küchenabfälle, bevor man es in den Müll wirft, damit es nicht ekelhaft wird. Ja. Also FIM 7.4 ist draußen. Ja, der Editor, der spaltet, ja, aber auf jedem Linux-System beispielsweise vorhanden ist, ja, 7.4 des freien Texteditors FIM ist jetzt draußen und bietet eine neue RecExp Engine, ja, und hat eine verbesserte Python Schnittstelle, ja, das Python Interface. Also da muss ich sagen, wow, nach so langer Zeit, 3 Jahre, gab es kein Update mehr für den VI. Da muss man schon sagen, war doch ziemlich stabil, ne? Warum auch? Der Emacs, das ist mein Editor der Wahl. Emacs, das ist von mir der Inbegriff eines Texteditors. Ja, er ist groß, aber er ist einfach wunderbar. Ich nutze den immer noch sehr, sehr gerne für viele Sachen. Ja? Und warum nicht? Ne? Also wer dann sich wundert, und damit komme ich auch zum Ende schon wieder von der Rios 20, wer sich dann wundert, was richtige Programmierer denn für einen Editor nennen. Ich meine so richtige Entwickler, keine Klickibundi-Entwickler, ja, sondern so richtige Entwickler. Die nutzen doch, naja, lest mal das XKCD-Comic 378, ich habe sie verlinkt, schon älter, aber immer noch gut, da kriegt ihr die ausführliche Antwort, was denn echte Programmierer nutzen. Gut, das war's dann heute schon wieder von der Rios Wochensicht. Ich hoffe, ihr verzeiht mir hier, dass es nicht so ausgiebig war und ich bin nicht ganz bei der Sache. Ich habe mich sehr, sehr konzentrieren müssen, dass ich hier überhaupt nicht zwischendrin aufgehört habe. Ja. Wenn ihr Fragen habt, wie immer unter Kugelblues Wochensicht einfach oben eingeben, dann findet ihr Rios Wochensicht. Oder ihr schickt meine Mail rio@zenetcast.com, rio@zenetcast.com. Die ganzen Links und Infos findet ihr unter wochensicht.zenetcast.com. Immer die Mehrzahl denken. zenetcast.com. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund und haltet die Ohren steif. Bis nächste Woche. Tschüss.